Enjoy vom NDR. Euer Tag, eure Infos. Um 18 Uhr mit Kevin Bieler. Nach tagelangem Warten haben erste humanitäre Hilfslieferungen den Gazastreifen erreicht. Ein Konvoi mit 20 Lastwagen passierte den Grenzposten Rafah zwischen Ägypten und Gaza. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Mareike Makosch. Geladen hatten sie unter anderem medizinische Hilfsgüter, darunter Arznei zur Behandlung chronischer Krankheiten für 1500 Menschen. Der Grenzübergang wurde mittlerweile allerdings wieder geschlossen. Vermutet wird, dass die israelische Regierung zunächst abwarten will, ob die Hilfslieferungen auch tatsächlich bei den Bedürftigen ankommen oder von der Hamas konfisziert werden. Erst dann könnten in den nächsten Tagen möglicherweise weitere Hilfslieferungen in den Gazastreifen gebracht werden. Aktuell warten etwa 150 Lkw an der Grenze. Unterdessen hat das israelische Militär die Menschen im nördlichen Gazastreifen erneut aufgefordert, die Region zu verlassen. UN-Generalsekretär Guterres hat sich für eine humanitäre Waffenruhe im Krieg zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas ausgesprochen. Zum Auftakt eines Gipfeltreffens in Kairo forderte er, so wörtlich, weltweites Handeln zur Beendigung dieses schrecklichen Albtraums. Bundesaußenministerin Baerbock rief dazu auf, zwischen Terroristen und Zivilbevölkerung zu unterscheiden. Der Kampf gegen die Hamas müsse mit der höchstmöglichen Beachtung der humanitären Lage für die Unschuldigen geführt werden, so die Grünen-Politiker. Die Sturmflut an der Ostsee hat vor allem in Schleswig-Holstein schwere Schäden angerichtet. In Flensburg stieg das Wasser auf fast 2,30 Meter über den mittleren Pegelstand, in Eckernförde auf 2,15 Meter. Dazu kamen Orkanböen. Cassandra Aden hat sich in Damp ein Bild gemacht. Circa 20 Yachten sind total kaputt, entweder weil sie gesunken sind oder weil sie gegeneinander geprallt sind. Circa ein Dutzend wurde von dem Hochwasser auf die Promenade geschwemmt und die liegen da jetzt auf dem Trockenen. Im Hafenbecken selbst treibt es Holz, weil auch einige Stege die Nacht nicht überlebt haben. Ich habe gerade mit der Wasserschutzpolizei gesprochen und der Beamte, der hier die Schäden begutachten soll, sagte mir, er würde fast behaupten, dass der Hafen nicht mehr existent ist. Also das Aufräumen hier wird sicherlich Monate dauern. CSU-Chef Söder hält es für notwendig, in ganz Deutschland eine Grenzpolizei einzuführen, um die hohe irreguläre Zuwanderung einzudämmen. Das reiche nicht nur in Bayern, sagte der Ministerpräsident beim Deutschlandtag der Jungen Union in Braunschweig. Ein paar zusätzliche stationäre Kontrollen seien nicht genug. Zuvor hatte der CDU-Vorsitzende Merz Kanzler Scholz zu einem schnelleren und entschlosseneren Handeln in der Migrationspolitik aufgefordert. Bayer Leverkusen springt wieder an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga. Das Team gewann beim VfL Wolfsburg mit 2:1. Aus der NDR-Sportredaktion Lars Bente. Damit ist die Heimsiegesserie der Niedersachsen gerissen. Daran konnte auch der zwischenzeitliche Ausgleich durch VfL-Verteidiger Lacroix nichts ändern. Wolfsburg ist vorerst Tabellenachter. Direkt hinter Spitzenreiter Leverkusen liegt Stuttgart auf Rang 2. Der VfB hat 3:0 bei Union Berlin gewonnen. Topstürmer Girassy erzielte seinen 14. Treffer im 8. Saisonspiel, musste kurz danach aber verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Außerdem hat Freiburg Bochum mit 2:1 geschlagen, Leipzig gewinnt in Darmstadt mit 3:1 und auch Frankfurt feiert einen 3:1 Auswärtserfolg, und zwar in Hoffenheim. Enjoy euer Tag, eure Infos, zuverlässig und aktuell. Die Regenwolken bleiben am Abend noch an den Küsten, an den anderen Stellen im Norden wird es etwas trockener und wir sehen hier und da auch schon was Sonnenuntergang, es bleibt aber immer noch ziemlich windig. Das ist auch morgen noch so, dann starten wir eher trocken und mit Nebel in den Tag. Später zieht dann bei bis zu 16 Grad wieder Regen in den Norden. Erst morgen Abend lassen dann Regen und auch Wind nach. Ein Verkehrsupdate für euch, die A7 Flensburg Richtung Hamburg zwischen Hamburg-Stelling und Waltershof, 5 Kilometer stockend. Und dann haben wir noch eine Warnmeldung für euch für Mecklenburg-Vorpommern in Wiek am Darß. Da gab es 2 Deichbrüche und da wird deswegen vor Hochwasser gewarnt, also am besten den Bereich Wiek und Bliesenrade meiden. Bodendeiche dürfen auch nicht betreten werden, passt da entsprechend auf. Gute Fahrt! This is Enjoy, der beste Abend der Woche. Yes! Was bedeutet das, der beste Abend? 2 Stunden Warm-up für die Enjoy Residence, heute mit Weiß. Das heißt das. Und es heißt auch, es ist hier jetzt ein bisschen wummslastiger. Und es ist auch so ein bisschen mitbestimmt durch euch. Also hier und da streuen wir ja von 18 bis 20 Uhr ein paar eurer Musikwünsche ein. Hier haben wir direkt von Michi einen Songvorschlag. Push Up von Creeds hat geschrieben über den Enjoy Messenger, der kostenlosen Enjoy-App, dass er sich in diesen Song Schock verliebt hat. Ich bin Sabine Lebeck. Habt einen schönen Abend. Hallo. I got that good stuff that you want. Lieblingsmusik bei Enjoy. Apache 207. Du hörst mich vorbeifahren an deinem Haus. Und du wagst es, blickst aus dem Fenster heraus. Was ein Fehler, Baby, weißt du, was du da machst? Ja, du willst es, doch ich bin nicht, was du brauchst. Deine Eltern schlafen schon. Aber juckt mich, ich bin nicht ihr Schwiegersohn. Und wie es der Zufall will, schaltet die Ampel dann auf Rot. Und das auch noch direkt vor deinem Balkon. Solltest du jetzt kommen, ist das nicht mehr meine Schuld. Sexy. Baby, ich weiß, du willst bei mir sein. what's love supposed to be about, baby? Girl, free up your vibe and stop acting crazy. Reminisce on all the good times daily. Why you tryna pose like I be acting shady? What's love supposed to be about, baby? Girl, free up your vibe and stop acting crazy. Shine the ball, I give it a good loving daily. Now you tryna pose like I be acting shady. You say you love me, say you love me, but you're never there for me, yeah. You'll be crying, slowly dying when I decide to leave. Uh-oh. All we do is make up. Then break up. Why don't we wake up and see? When love hurts. It won't work. Maybe we need some time alone. We need to let it breathe. So what's life supposed to be about, baby? Breathe. Can't free up your mind but stop acting crazy. Reminisce on all the good times daily. Breathe. Why you trying to pose like I be acting shady? You're only acting crazy. I make it very clear to you, you're very dear to me. An honor of me share to you, me not unfair to you. Woman, I want to really make you know that I will always join here to you. But me know me not unfair to you. Me stand up like a man and I'll be there because I care for you. Long time you're telling me not a girl I compare to you. Woman, if you leave me now, I'm gonna shed a lot of tears for you. You want to breathe and still you're not exhaling. Say you want to leave cause this relationship failing. Ain't nobody said that it would be smooth sailing. Girl, I want to know why you're bailing ship, yo. So what's life supposed to be about, baby? Get free of your vibe and stop acting crazy. Reminisce one of the good times daily. Why you tryna pose like I be acting shady? Genauso heißt die Nummer hier von Sean Paul. Der Sean Paul, der hat hier zusammen mit Blue Cantrell, hat er hier bei Enjoy gerade, habt ihr gerade gehört. Zurück zu Englisch und nicht mehr Allmann-mäßig, wobei das brauchen wir auch gleich bei dem nächsten Song. An My Kantereit habe ich hier nämlich, die singen ja auch auf Deutsch, das ist eine deutsche Band. Die hat sich Jessica gewünscht, diese Band, mit dem Song Drei Tage am Meer. Sie hat dazu geschrieben über den Messenger der kostenlosen Enjoy-App, dass sie die Band eigentlich nicht mehr hören kann. Also An My Kantereit hängt ihr eigentlich zu den Ohren raus. Aber sie liebt den Song, den kann sie immer noch sehr gut hören. Der erinnert sie einfach mal immer so ein bisschen daran abzuschalten, dem Alltagsstress zu entfliehen, spontan ans Meer zu fahren. Und sie grüßt alle Leute, die gerade zuhören hier bei Enjoy am besten Abend der Woche. Das sind An My Kantereit mit Drei Tage am Meer. Ich weiß, was ich kann, trotzdem ab und an kommen Zweifel daran. Ich frage mich dann, wofür ich das alles mache. Und mir ist mittlerweile klar, das waren Jahre ohne Pause. Und eigentlich weiß ich genau, was ich brauche. Eigentlich weiß ich genau, was ich brauche. Eine Pause.

contemplate my lady's out for years. New drip on the way, Wrap those satin bricks. Half a cake on the way, Take a flight, you wanna take a lift. On the Molly man, he's on the way, I might take it a shot, I might take it a risk. It don't matter, baby, I'm straight, Feel like I'm in Prince's house. Purple paint all on the walls, Sitting down on this fancy couch and I can't see straight, I'ma stay, 22, I'm in Paris, baby. Got strippers in my face, Roll up in a Bentley, I'm Christian, I'm Bentley, I'm a ride. Ladies out for years, new drip on the way, Wrap till satin bricks, half a cake on the way, Take a flight, you wanna take a lift, on the Molly man, he's on the way, I might take it a shot, I might take it a risk, it don't matter, baby, I'm straight, Feel like I'm in Prince's house, purple paint all on the walls, Sitting down on this fancy couch and I can't see straight, I'ma stay, 22, I'm in Paris, baby, got strippers in my face, Roll up in a Bentley, I'm Christian, I'm Finley, I'm a ride. Castle Ray, D-Block Europe mit Prada. Ist auch so ein Song, ne? Der braucht einfach auf jeden Fall einen Samstagabend. Die beiden, die koexistieren, der Song Prada und der Samstagabend, damit ihr hier gut reinkommt mit ein bisschen Wumms-Musik bei Enjoy. Zwischendurch mit einer Prise von euren Vorschlägen, die ihr mir hier über den Messenger der kostenlosen Enjoy-App schickt. Zum Beispiel hat Anton vorgeschlagen, ob wir denn mal Weiß zusammen mit Leonie spielen und dem Song Paradise. Und da habe ich mir gedacht, ja, passt eigentlich ganz gut. Why not? Hier ist er. I am lost since you're gone. Hope you wait for me in paradise. Though it's hard to carry on, but I know you wait in paradise. Need you to hold me, need you to text me. I need to know that it's gonna be us again. Who's gonna save me when I go crazy? I need to know that it's gonna be us again, yeah. heads or tails, I say no way, try again another day. I should be happy, not tipping the scales. I just won't play, letting my life get away. I'm no fool, no, I'm not a follower. I don't take things as they come, if they bring me down. Life can be cruel, if you're a dreamer. I just wanna have some fun, don't tell me what could be done. You know you like your body drives you insane. You know you like your body drives you insane. You know you like it, but you're scared of the shame. What you want? Women glow and men wonder. Deswegen haben wir natürlich auch die Verkehrsmeldung für euch und haben nur eine Warnmeldung, und zwar für Mecklenburg-Vorpommern in Wiek am Dass. Da hat es zwei Deichbrüche gegeben. Deswegen wird da vor Hochwasser gewarnt, also da am besten die Bereiche Wiek und Bliesenrade meiden und auch generell Bodendeiche, die dürfen ja auch nicht betreten werden. Also passt da entsprechend auf euch auf. Ansonsten kommt ihr gut durch hier durch die Straßen. Macht das schön vorsichtig mit unserem Motto: Kopf hoch, das Handy kann warten. Das ist für euch. Enjoy Club. Die neuesten elektronischen Sounds mit Resident Christian Litzbar. Ein Track, der noch nicht offiziell released ist, hört ihr aber jetzt schon bei mir. Peggy Goose, It Goes Like Na Na Na in einem sehr vibigen Afro House Remix. Jetzt im Stream in der Enjoy App. Die Enjoy Residents. Die größten DJs legen bei uns auf. Heute ab 20 Uhr mit Weiß und Topic. Und jederzeit in der Enjoy App. Und jetzt eure Stars. What's up? I'm Kim Petras. It's Ava Max. Und eure Lieblingsmusik. Enjoy. Guess I'll try cooler again. Thought we were something, but now we ain't nothing. I did something wrong, but I don't know what. Just want you to want me, but you just wanna leave me at the tone. Why don't you pick up the phone when I'm all alone? Do you hate me? Hits me like a heart attack when you don't. Someone save me. Why don't you pick up the phone when I'm all alone? Do you hate me? Hits me like a heart attack when you don't come back. Someone save me. It keeps ringing on. Tired of waiting, overcomplicating. Things will never change, always stay the same. Better to be broken, so I'm just gonna leave you at the tone. Why don't you pick up the phone when I'm all alone? Do you hate me? Hits me like a heart attack when you don't call back. Someone save me. Why don't you pick up the phone when I'm all alone? Do you hate me? Hits me like a heart attack when you don't come back. Someone save me. It keeps ringing on and on. Why don't you pick up? Enjoy. Enjoy the music. I'm a mess. She's the best. She's a 10 out of 10. What I am, who I am. Got a closet full of skeletons. But I'm honest about the evidence. I say yes. You say next. You can't stand what I did. Now I can't get away with it. Like she can. Oh, damn. What you don't understand. What? to see that you must be a part of that beat in my heart. Da sehe ich euch auch zu dem Song, sehe ich euch mit einem Getränk in der Hand. Ich werde jetzt hier nicht sagen, was für ein Getränk, weil wir sind ja schließlich bei den Öffentlich-Rechtlichen. Wir werden hier gewisse Getränke nicht verherrlichen. Nein, nein, aber an einem Samstagabend sehe ich euch bei dieser Musik, die wir euch hier spielen bis 20 Uhr, da sehe ich euch mit einem Getränk in der Hand. Wir machen euch quasi ein bisschen warm, falls ihr jetzt nochmal irgendwo hin wollt, heute Abend auf der Piste, in den Club, wohin auch immer es euch zieht. Da passt auch ganz gut natürlich Tiesto mit rein, der DJ, der remixt ja auch alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Zum Beispiel den eigenen Song, den er mit Tate McRae eh schon zusammen gemacht hat, 1035, den hat er jetzt nochmal geremixt und zwar in einem New Year's Eve VIP-Mix. Und der hört sich so an. Enjoy. It's only you. You know how to fly me to the moon. When it's only us all dancing in my room, I feel your body move, and there's nothing I can do. It's true. I don't know why. There's something in the air I can't deny. And when it's late and you give me those eyes, I can't believe you're mine. I say it all the time. It's true. Don't know why. There's something in the air I can't deny. And when it's late and you give me those eyes, I can't believe you're mine. I say it all the time. It's true. Enjoy. Enjoy the music. We're dancing, baby, under open skies. My heart is crazy. It tells me you're the one I should run. And the feeling goes on. Yeah, we fly into the night and fight the break of dawn. We're slipping on the highs. Tomorrow we are gone. I should run. And the feeling goes on. And the feeling goes on, and on, and the feeling goes on, and on. Come away tonight, only you and I. And the feeling goes on, and on, and the feeling goes on, and on, and the feeling goes on, and on. Come away tonight, only you and I. And the feeling goes on, and the feeling goes on. Yeah. hat Lost Frequencies hier gerade still und heimlich ein neues Album announced. Wow. 10 von 7 haben wir es hier bei Enjoy. Ich bin ein bisschen geflasht, deswegen stammle ich hier gerade rum. Ich habe hier nebenbei gesehen gerade, weil ich so gedacht habe, ah, guckst du mal, was machen eigentlich Lost Frequencies hier gerade die ganze Zeit? Habt ihr ja gerade gehört mit The Feeling. Dachte, vielleicht kann ich irgendwas Neues über ihn erzählen. Und ich sehe, dass er hier einen Snap geschickt hat an Snapchat-User. Und da steht einfach, dass ein neues Album von ihm am 10.11. kommen soll. What? Ja, hat er einfach mal spontan rausgehauen. All Stand Together soll es anscheinend heißen. Ob das jetzt alles so stimmt? Ich habe jetzt einfach mal rausgeblasen, was ich hier gerade gesehen habe. Müsst ihr dann bewerten am 10.11., falls da ein Album kommen sollte. Wir haben jetzt hier einen Wunsch von jemandem. Ich spiele einfach den Wunsch ab. Da brauche ich ja nicht mehr viel zu sagen. Guten Abend, Enjoy. Ich wünsche mir von Madmaster Give It Up To Me, weil dieser Song einfach sehr geil ist. Ich bin übrigens der Nils. Der Song ist einfach mega. Das ist ja so eine Unplugged-Version. Ne? Das ist ja gecovert und ja, wäre ja sehr gut, wenn er gespielt wird. Schönen Abend noch, danke. It's on the floor, you'll be watching all night. We ain't here to hurt nobody. So give it to me, give it to me, give it to me. Wanna see you work your body. So give it to me, give it to me, give it to me. The boys in the party, everybody put up their hands. I get a half a mil for my feet, you get a couple brick. Never gonna see the day that I ain't got the upper hand. I'm respected from California, I ain't way down to Japan. Psycho, lil' mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo. Come with the Tony Romo for clowns and all the balls. Oh, I ain't be going psycho. Lil' mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo. Don't act like you my friend when I'm rolling through my hands. Oh, you suck in the friend zone. Time like 4, 5 to 5. Ayy, 100 bins inside my short to chain all the shit. Ayy, try to stuff it all in, but it don't even fit. Ayy, know that I've been with the shits ever since the jit. Ayy, I made my first million, I'm like, shit, this is it. Ayy, 34, a walkthrough, man, we had every slit. Ayy, had so many bottles, gave ugly girl a sip. Out the window of the Benzo, we get sent in the rent. And I'm like, whoa. On the whole, and I can never tell you no. Damn, I hate to go psycho. Lil' mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo. Come with the Tony Romo for clowns and all the balls. Oh, I hate to go psycho. Lil' mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo. Don't act like you my friend when I'm rolling through my hands. Oh, they be going psycho. My brother going crazy, hitting little mama. She wanna have my babies. 50 on the panky, chain so stanky. You should see the whip. Promise I could take your bitch. All her riding in the old school Chevy. It's a drop top, booming with a thot thot. She gon' give me top top. Just one switch, I can make the eyes drop. Hey. Take you to the smoke shop. We gon' get high. We gon' hit Rodeo. Dollar Valentino. We gon' hit Pico. Take you where I'm from. Take you to the slums. This ain't happen overnight. Now these diamonds real bright. Santa Jean, still in my pants though. All VVS's. Put you in a necklace. Girl, you look beautiful tonight. Stars on the roof, they're matching with the jewelry. Damn, my hippie going psycho. Lil' mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo. Come with the Tony Romo for clowns and all the balls. Oh, my hippie going psycho. Lil' mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo.